haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Sprengmeister. Erster Teil. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sich über Fernsehserien freuen, in denen ein Auto nach dem anderen explodiert oder Bomben ganze Städte zerstören. Deshalb gehe ich Explosionen lieber aus dem Weg. Es sei denn, ein Sprengmeister lädt mich an den Ort des Geschehens ein. Ich habe schon unzählige Gebäude und Kamine gesprengt. Präzision und Timing sind wichtig. Und natürlich muss man auch physikalische Gesetze kennen. Heute werden ein Kamin und das Haus da drüben gesprengt. Sprengen ist billiger als abreißen. Meine Zeit wird aber durch die Sprengung nicht billiger. Ich wollte Ihnen nur einen Eindruck vermitteln. Jetzt ist es gleich soweit. Achtung, 3, 2, 1. Beeindruckend. Kann ich jetzt wieder gehen? Mein Kühlschrank wartet auf mich. Er ist einsam und droht mit Selbstmord, wenn ich zu oft wegbleibe. Selbstmord ist das Stichwort. Sie möchten sich umbringen. Ein Sprengmeister bringt sich nicht um. Ein Sprengmeister stirbt auch nicht an Herzversagen. Woran stirbt ein Sprengmeister? Am falschen Timing. Josef Steiner wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Achtung! 3, 2, 1... Wer war Josef Steiner? Ein Freund. Sprengmeister seit 15 Jahren. Der Zweitbeste im Land. Angeblich hatte er einen Herzanfall und ist unglücklich gefallen. Und Sie glauben, dass dem Unglück jemand nachgeholfen hat? Seine Frau wollte sich von ihm trennen. War Josef Steiner vermögend? Die Sprengmeister sind nicht geldgierig. Ich habe auch schon mal ein Haus umsonst gesprengt. Aber Josef hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen. Das Geld kriegt jetzt seine Frau. Und ich soll die Frau überführen. Ich bin davon überzeugt, dass sie Josef ermordet hat. Achtung! 3, 2, 1. Und was war das? Ein Scherz. Wir Sprengmeister mögen den etwas derben Humor. Das verbindet uns mit den Chirurgen. Wenn Sie nichts dagegen haben, wechsle ich jetzt den Standort. Nur zu, besuchen Sie die trauernde Witwe und nehmen Sie sich vor Ihren Tieren in Acht. Er verzichtete darauf, mir seinen Ratschlag genauer zu erläutern. Frau Steiner wohnte in einer komfortablen Wohnung, die eher spartanisch eingerichtet war. Als ich mich umsah, sah ich, weshalb mich mein Klient vorgewarnt hatte. Das ist Tier 5. Ich verachte Menschen, die Tieren alberne Namen geben. Tier 5 stammt aus Borneo. Ich arbeite für den Verein Seltsame Tierarten. Wir fliegen dreimal im Jahr auf entlegene Inseln, um nach unbekannten Tieren zu suchen. Tier 5 stammt aus meiner letzten Expedition. Tier 5 sieht aus wie ein behaarter Frosch. Tier 5 ernährt sich von Bambussprossen und Würmern. Es ist ein anhängliches Tier. Es hat mich sofort als großes Tier 5 akzeptiert. Und das, obwohl Sie nicht einmal von Weitem wie ein behaarter Frosch aussehen. Wenn Sie länger als eine Stunde hier bleiben, wird Tier 5 auch Sie als großes Tier 5 akzeptieren. Und dann setzen wir uns an den Tisch und essen gemeinsam ein paar Würmer. In der Wildnis ist es ganz natürlich, dass man sich auch von Würmern und Maden ernährt. Haben Sie diese Leidenschaft mit Ihrem Mann geteilt? Ich habe praktisch keine Leidenschaft mit meinem Mann geteilt. Sie haben Ihren Mann gehasst. Das habe ich alles schon der Polizei erzählt. Ich wollte mich von meinem Mann scheiden lassen. Aber ich habe nichts mit dem Tod meines Mannes zu tun. Für wen arbeiten Sie? Für die Versicherung? Vielleicht hat Tier 5 etwas mit dem Tod Ihres Mannes zu tun. Tier 5 war nicht in der Wohnung, als mein Mann starb. Ich nehme das Tier mit, wenn ich einkaufe. Ihr Mann hatte ein schwaches Herz. Allerdings. Wörtlich und auch im übertragenen Sinn. Er ging fremd. Er hatte ein Verhältnis. In der Woche, bevor er starb, hat er es mir gebeichtet. Er versprach mir, dass es aus ist. Naja, mich hat das nicht groß interessiert. Tier 5 ist interessanter als jeder Mann. Glauben Sie mir. Ihr Blick hätte bei jedem Tierschützer die Alarmglocken läuten lassen. Da ich keine Lust auf ein paar Würmer hatte, fuhr ich zurück in mein Büro. Mein Klient war bereits wieder an einer anderen Baustelle aktiv. Das ist faszinierend, Maloney. Gleich wird dieser alte Turm gesprengt. Gehörte einmal zu einer Fabrik, wahrscheinlich ein Silo. Und Sie filmen auf Kosten der Steuerzahler die Explosion. Ein Nachbar möchte seinen Ferienfilm, den er auf Mallorca gedreht hat, mit einer spektakulären Explosion interessanter machen. Er konnte sich nicht freinehmen, deshalb filme ich. Mit diesen neuen Videokameras ist ganz einfach. Man muss nur auf den Auslöser drücken und schon wird alles digitös. Digital. Herr Willemit, mir sagen, wann es soweit ist. Auf die Sekunde genau, darauf ist Verlass. Ich hoffe, Sie können diesmal auf den Sprengmeister-Scherz verzichten. Ein Scherz? Kann ich den auch auf Video aufnehmen? Nur, wenn die Kamera auch Gerüche speichert. Da müsste ich in der Bedienungsanleitung nachschauen. Heute können die Kameras alles. Zeitlupe, Einzelbild und sogar Fass vorwärts. Haben Sie schon etwas herausgefunden, Meloni? Was denn? Philipp Maloney arbeitet für Sie? Die Polizei ist nicht daran interessiert, den Mord an Josef Steiner aufzuklären. Also ist Privatinitiative gefragt. Der Tod von Josef Steiner ist nicht auf Fremdverschulden zurückzuführen. Wir haben am Tatort keinerlei Spuren gefunden, die auf so etwas hindeuten würden. Und was ist mit den Wasserflecken? Wurden an der Kleidung des Toten Wasserflecken entdeckt? Auf dem Boden. Überall gab es Wasser. Auf dem Parkett, auf dem Teppich. Wahrscheinlich kam Josef Steiner mit nassen Schuhen nach Hause. Jetzt ist es gleich soweit. Achtung. 3, 2... 1. Toll! Und jetzt kann ich das auf diesem kleinen Monitor anschauen. Na du, alles schwarz. Das ist das Schwarz der Verschlusskappe. Immerhin ist der Ton gut drauf. Das ist schlecht! Mein Nachbar hat am Sonntag einen Videoabend. Bis dann muss er die Explosion in seinen Film einbauen. Auf dem Internet finden Sie eine Liste aller Sprengungen weltweit. Das ist aber nett! Er schaute sich die schwarze Explosion noch ein paar Mal an. Ich fuhr zurück in mein Büro und legte mich unter meinen Schreibtisch. Während ich döste, rauschten Bilder seltsamer Tiere an mir vorbei. Die haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Sie hörten Die Sprengmeister, erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philipp Maloney. Heute die Sprengmeister. Zweiter Teil. Was bisher geschah. Der Sprengmeister Josef Steiner wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Steiner hatte Herzprobleme und seine Verletzungen könnten von einem Sturz herrühren. Sein Freund, der Sprengmeister Walter Willi, glaubt jedoch nicht an einen Unfall. Er bezichtigt Steiners Frau des Mordes. Maloney soll dafür Beweise finden. Die Verdächtigte hat ihrerseits einen ganz anderen Verdacht. Ihr Mann hatte ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Mein Klient war bereits wieder mit einer Sprengung beschäftigt. Diesmal allerdings war alles nur vorgetäuscht für einen Film. Walter Willis Berufsehre schien darunter zu leiden. Diese Filmleute sind alle hysterisch. Ich mach so etwas nicht gerne, das ist nicht meine Welt. Die verstehen auch meine Scherze nicht. Was nicht unbedingt gegen die Leute sprechen muss. Mein Beruf ist ehrlich, die Filmwelt ist verlogen. Und wie steht es mit den Detektiven? Sind die ehrlich oder verlogen? Das hängt ein wenig vom Auftraggeber ab. Sie sind noch nicht weitergekommen. Das habe ich mir gedacht. Josef Shaw ist ein raffiniertes Biest. Aber auch sie wird Fehler machen. Früher oder später machen alle einen Fehler. Nur die Sprengmeister nicht. So ist es. Oje, beinahe hätte ich den Einsatz verpasst. Sehen Sie da drüben? Das ist die Kamera. Die Explosion findet da hinten statt. Achtung! 3, 2, 1... War's das schon? Leider ist das Budget dieser Produktion nicht sehr hoch. Falls der Ton missraten ist, könnte Ihnen ein städtischer Beamter aushelfen. Ton ist das richtige Stichwort. Mir ist etwas eingefallen. Josef hat sich bei mir darüber beschwert, dass ein Mann zu all seinen Sprengungen kam. Mit einem Tonbandgerät. Das ist an sich nicht ungewöhnlich, aber vielleicht war das ein Verrückter. So etwas gibt es, davon liest man in den Zeitungen. Er nannte mir die Adresse des Mannes. Mit dem Bus fuhr ich an den Stadtrand. In einer der unansehnlichen Siedlungen aus den 60er Jahren wohnte der Mann, der mit dem Tonband Sprengungen dokumentierte. Als ich in seiner Stube stand, hätte ich am liebsten rechts umkehrt gemacht. Ja, was für ein Zufall. Oder sind Sie absichtlich hier? Ich erhalte selten Besuch. Sie sind doch dieser Privatdetektiv, oder? Und Sie sind der Mann mit den unsäglichen Fernsehwetten. So ist es, so ist es. Was ist es diesmal? Wieder ein Toaster oder Formel-1-Rennen? Oh, diesmal habe ich etwas ganz Spektakuläres ausgesucht. Hier auf Band habe ich schon über 100 Sprengungen von Häusern. Das ist eine tolle Wette. Sie wissen auswendig, wo, wann, was gesprengt wurde. Die Wette ist viel raffinierter. Hören Sie. Kommt mir bekannt vor, war Josef Steiner der Sprengmeister. 78. Wie bitte? 78. Los, schauen Sie schon nach. Was steht auf der Hülle? Auf welcher Hülle? Die Kassettenhülle natürlich. Hier steht 5. Das kann nicht sein. Ich habe deutlich 78 gehört. Und was hat das zu bedeuten? Meine Wette geht so. Ich kann anhand der Detonation die Stockwerke des gesprengten Hauses voraussagen. Und diese Detonation war eindeutig an 78. Ich muss die Hüllen vertauscht haben. 78 Stockwerke? Waren Sie in Manhattan? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Das Haus würde in Humprechtigon gesprengt. 78 Stockwerke? Ja, was nerven Sie mich? Ich muss üben, üben und nochmals üben. Helfen Sie mir. Legen Sie mir eine neue Kassette ein. 2 Stunden später rätselte ich darüber, weshalb Leute wie dieser Wettkönig eine solche Ausdauer hatten, wenn es darum ging, anderen Leuten auf die Nerven zu gehen. In meinem Büro erwartete mich eine Überraschung. Keine Angst, Tier 5 hat schon gegessen. Das ist beruhigend. Ich habe nämlich nur noch 3 Würmer im Kühlschrank. Ich habe in den Unterlagen meines Mannes ein Buch gefunden. Ein Sprengmeister, der Bücher liest? Sachen gibt es, die gibt es nicht. Mein Mann hat das Buch geschrieben. Einen explosiven Roman? Ein Tagebuch. Ein Sprengmeister, der Tagebuch schreibt? Ich glaube, ich brauche gleich einen Wurm. Es ist ein Sprengtagebuch. Er hat alles notiert. Ort, Datum, Zeit, Wetter. Und er hat die Sprengungen benotet. Das ist höchst interessant. Sie sollten damit zu einem Verlag gehen. Das liest sich wahrscheinlich besser als die meisten Bestseller. Mein Mann hat jede Sprengung jemandem gewidmet. Was denn? Für Tina, für Brigitte, für meine Mutter, für Tier 5? Anfänglich hat er die Sprengungen nur mir und seinen Eltern gewidmet. Dann aber kamen andere Frauen. Und zuletzt nur noch eine. Yolanda. Hat diese Yolanda auch einen Nachnamen? Mein Mann hat mir einmal eine Yolanda Meyer vorgestellt. Arbeitet beim Film. Ich dachte mir nichts dabei. Jetzt aber wird mir einiges klar. Josef hat sich früher nie Filme angeschaut, aber seit ein paar Monaten interessiert er sich für eine ganz spezielle Fernsehserie. In der Yolanda Meyer die Hauptrolle spielt. Sie sind doch noch immer daran interessiert, aus dem Unfall meines Mannes einen Mord zu machen, oder? Ja, nur zu. Vielleicht hatte ja Frau Meyer ein Motiv. Ich telefonierte mich durch die halbe Filmwelt und landete schließlich bei einem Produzenten, der mir mitteilte, dass Yolanda Meyer gerade auf einem Set beschäftigt war. Das Set war außerhalb der Stadt, vor einer leerstehenden Fabrik. Als ich ankam, brannte es lichterloh. Ist das nicht fantastisch? Seit es Privatfernsehen gibt, kann ich endlich richtig Feuer machen. Die haben Geld und finden das geil. Und was finden Sie sonst noch geil? Vielleicht Sprengmeister. Was soll das? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das wissen Sie sehr gut. Sie hatten ein Verhältnis mit Josef Steiner. Und jetzt ist er tot. Ich habe ihm den Laufpass gegeben. War zu alt für mich. Gut, anfänglich fand ich das interessant. Mit der Zeit wurde das aber mühsam, weil er in immer schnelleren Abständen eine Explosion benötigte, sonst lief nichts mehr. Sie hörten sich im Bett gemeinsam Explosionen an. Ich mag das einfach, wenn die Geräuschkulisse stimmt. Jetzt stehe ich aber mehr auf Wasserfall. Wenn ich einen Wasserfall mitbringe, dann werden Sie schwach. Wenn Sie zum Wasserfall auch noch einen jungen Mann mit langen Haaren mitbringen, dann bin ich hin und weg. Hey, wer ist das? Was will er von dir? Na was wohl? Mich auf die Matte legen, das wollen alle. Hey, verpissen Sie sich. Sie gehört zu mir. Belästigt er dich? Komm, mach eine Fliege. Ich komme alleine zurecht. Sie wies ihn weg. Er ging ein wenig seltsam und seine Schritte verursachten seltsame Geräusche. Yolanda Meyer lächelte und zwinkerte mir zu. Ehe ich das missverstehen konnte, war sie auch schon wieder weg. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Sprengmeister, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Sprengmeister, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Malonys Klient ist Sprengmeister und glaubt, dass sein Freund Josef Steiner von dessen Gattin ermordet worden ist. Maloney soll dafür Beweise finden. Offenbar deutet nichts auf einen Mord hin und die Ehefrau gibt offen zu, dass sie sich von ihrem Mann scheiden lassen wollte. Bei seinen Ermittlungen stößt Maloney auf eine junge Frau, die mit dem Toten ein Verhältnis hatte, und von der Polizei erfährt er, dass am Tatort Wasserflecken auf dem Fußboden entdeckt wurden. Mein Klient gönnte sich einen freien Tag. Er verbrachte ihn nicht etwa in Abgeschiedenheit und Ruhe, sondern an einer der lautesten Straßen der Stadt. Ich sitze oft hier. Egal zu welcher Jahreszeit. Und dann hören Sie dem Summen der Toyotas, dem Zirpen der Volvos und dem sanften Brummen der BMWs zu. Ich habe 10 Jahre an dieser Straße gelebt. Als wir aufs Land zogen, da war das zuerst paradiesisch. Bis ich Schlafstörungen bekam. Ich ging deswegen in psychologische Behandlung. Wir fanden heraus, dass mir der Lärm fehlt. Ich arbeite nur noch 4 Tage in der Woche. Einen Tag verbringe ich hier. Aus therapeutischen Gründen. Wussten Sie, dass Josef Steiner ein Verhältnis hatte? Ja, er war unvorsichtig genug, damit zu prahlen. So etwas würde ich nie tun. Weshalb die Ehe aufs Spiel setzen, wenn es so viele schöne Ehe-Saisons gibt? Hm? Einmal im Monat, da gönne ich meinem Körper etwas. Hatte Josef Steiner zuletzt Probleme mit seiner Geliebten? Welcher Mann hat keine Probleme, wenn er eine Geliebte hat? Diese jungen Frauen gehen an die Substanz. Die Geliebte behauptet, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat. Hat er Ihnen davon erzählt? Also so intim waren unsere Gespräche nicht. Josef wirkte zuletzt etwas angeschlagen. Wir unterhielten uns viel lieber über Sprengung. So, jetzt fühle ich mich schon wieder viel besser. Langsam, aber sicher möchte ich Resultate, Maloney. Ich versprach ihm Resultate und faxte ihm aus meinem Büro die Fußballresultate der holländischen Ehrendivision. Danach besuchte ich die Berufsbüromanin. Sie beklagte sich über Kopfschmerzen, ließ mich aber dennoch zu sich. Ich bin total in der Wasserphase. Wasser erregt mich und Wasser beruhigt mich. Und es lässt Ihren Kopfschmerzen? Nein, das ist der Gin. Bin furchtbar abgestürzt. Zusammen mit Ihrem jungen Wasserfall? Ach was, wir haben uns gestritten. Der Typ ist besitzergreifend, das mag ich nicht. Klingt nicht übel. Keine Annäherungsversuche, bitte. Die Kopfschmerzen sind sowas von krass. Weshalb geht Ihr Freund eigentlich so seltsam? Das liegt an seinen Schuhen. Ist er klein und benutzt Einlagen? Er hat Spezialschuhe. Er ist eine Wasserratte. Ohne Wasser geht er ein. Er veranstaltet River-Rafting-Touren. Diese Schuhe hat er sich anfertigen lassen. Sie haben innen ein Kissen. Fast wie diese Silikonkissen, mit denen man sich Riesentitten machen lassen kann. Aber die Kissen sind mit Wasser gefüllt. Er fühlt sich wohl damit. Und wenn eines dieser Kissen platzt? Dann gibt es eine kleine Überschwemmung. Wenn ich es mir überlege, dann ist mein Sexleben ziemlich crazy. Zuerst Sprengstoff und jetzt ein Wasserfall. Was wohl als nächstes kommt? Vielleicht sollte ich einmal mit einem ganz normalen Mann ins Bett. Haben Sie es schon einmal mit einem Privatdetektiv versucht? Sie sind ein Schnüffler? Hm. Nicht schlecht. Aber wenn ich Kopfschmerzen habe, läuft nichts. Ich kann Ihnen meine Handynummer dalassen. Das bringt auch nichts. Wieso? Wenn die Kopfschmerzen chronisch? An einen normalen Mann denke ich nur, wenn ich Kopfschmerzen habe. Aber ins Bett kann ich mit einem Mann nur, wenn ich keine Kopfschmerzen habe. In der Wissenschaft nennt man das ein Paradox. Ich glaube nicht, dass Sie die Klasse haben, dieses Paradox zu knacken. Ich erklärte ihr, dass ich zumindest die Klasse hatte, um einen Mord aufzuklären. Das schien sie nicht zu beeindrucken. Bei der Polizei stieß ich auf genauso viel Ignoranz. Auf den Fotos sind lediglich Wasserspuren zu sehen. Da, wo das Parkett nicht versiegelt ist, ist das, wo das Parkett nichts eingedrungen. Sehen Sie, hier, das ist die Diele. Und das hier ist das Wohnzimmer, wo man die Leiche fand. Hier ist das Wasser deutlich auf dem Parkett zu sehen. Ich habe mich erkundigt. Am Tag, als Josef Steiner starb, hat es in der Stadt nicht geregnet. Üble Sache, Maloney. Aber das beweist gar nichts. Es deutet immerhin darauf hin, dass das Wasser nicht von Steiners Schuhen oder Kleidern in die Wohnung gelangte. Das Wasser ist nebensächlich, Maloney. Die Wasserspuren sind verteilt wie Schuhabdrücke. In dieser Stadt sterben täglich Leute. Und manchmal findet man in den Wohnungen seltsame Spuren. Aber das muss noch lange nicht auf Mord hindeuten. Einmal fanden wir Sand bei einer Leiche. Niemand wusste, wie er dorthin kam. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Es gibt Rätsel. Die bleiben ungelöst. Denken Sie nur an die UFOs, die schwarzen Löcher und die verschwundene Socke. Was denn für eine Socke? Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Darin behauptet der Autor, dass jedes Jahr Millionen von Socken spurlos verschwinden. Bei jeder dritten Wäsche fehlt eine Socke. Das sind Dinge, über die man einmal nachdenken sollte, Maloney. Als ich im Tram saß, überlegte ich mir, ob Urs Pfründer in seinen Wasserschuhen Socken trug. Und ob diese auch manchmal spurlos verschwanden. Er wohnte in einer teuren Gegend. Offenbar konnte man mit River Rafting eine Menge Kohle machen. Was du wolle? Mein Name ist Meloni. Ich bin Privatdetektiv. Dede? Ni kenne Dede. Und wo steckt Urs Pfründer? Arscheloke. Na, jetzt reicht es. Beleidigen kann ich mich selber. Pfründer, Arscheloke. Kundige ich sofort. Hat er sie sexuell belästigt? Hat er Wasser überall, immer Wasser. Ich putze, ich nicht der Schwamm. Sind seine Schuhe wieder undicht? Wasser, überall Wasser. Du Schuhe putze, ich frei. 20 Franken Stunde. Eine Putzfrau kann ich mir erst leisten, wenn Urs Pfründer den Mord gesteht. Ich rufe. Arscheloke! Hey, was ist los? Was schreien Sie so? Sie lassen sich von Ihrer Putzfrau beleidigen? Möchten Sie sie übernehmen? Sie kommt von Montag bis Freitag immer um 18 Uhr, weil sie eine dieser idiotischen Daily Soaps anschauen möchte. Putzen tut sie nur ausnahmsweise. Oh, du wolle ruinieren meine Ruf, wie die gemacht hat, hey, was soll das? Sie ist bewaffnet. Sie will mich töten. Eine Kleinkaliberpistole. Wenn sie nicht optimal trifft, haben Sie gute Überlebenschancen. Überwältigen Sie die Frau. Erst wenn Sie den Mord an Josef Steiner gestanden haben. Also gut. Ich war eifersüchtig. Ich war in Jolande verknallt. Aber sie hatte etwas mit diesem Sprengmeister. Ich besuchte ihn, ich wollte ihn einschüchtern, ich habe ihn geschlagen. Konnte doch nicht ahnen, dass er tot umfällt. Du habe ma dort, du Mörder. Du wolle heiraten mich. Ich auch Mörder. Meine ma dort, Arschloch. Die Frau gestand auch noch einen weiteren Mord, für den sich die Polizei jedoch nicht interessierte. Auch der Mord an Josef Steiner interessierte die Polizei nicht groß. Dennoch wanderte Urs Pfründer in den Knast. Angeblich soll er dort mit seinen Wasserschuhen zur Erheiterung der Wärter beitragen. So geht das. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Sprengmeister, dritter und letzter Teil. Wenn Maloney draufsteht, ist haarsträubend drin. Ihr habt Die Sprengmeister gehört, auf DRS3 mitgemacht, haben heute Michael Schacht als Philip Maloney, den Judo Gseidl als Polizist, Isabel Scherer als Corinna Steiner, auch Isabel Scherer als Putzfrau, den Siegfried Meissner als Walter Willi, Barbara Maurer als Jolanda Meier, den Philipp Stengeli als Urs Pfründer, den Hans Peters als Wettkönig. Und da fangen wir nichts Neues an, den Peter Schneider, der ist die Signetstimme.